Erster, du sollst das Zelt bauen. Mache 10 Teppiche dafür. Sie sollen aus feinem Leinen sein. Auch blau, rot und purpurfarben. Mache Bilder von Engeln darauf. Zweiter, jeder Teppich soll 28 Ellen lang sein. Er soll 4 Ellen breit sein. Alle Teppiche müssen gleich groß sein. Dritter, 5 Teppiche sollst du zusammenfügen. Dann noch 5 Teppiche zusammenfügen. Vierter, mache blaue Schleifen an den Rand des ersten Teppichs. Mache auch blaue Schleifen an den Rand des letzten Teppichs. Fünfter, mache 50 Schleifen an den ersten Teppich. Mache auch 50 Schleifen an den anderen Teppich. Die Schleifen sollen sich gegenüberliegen. Sechster, mache 50 goldene Haken. Verbinde die Teppiche mit diesen Haken. So wird das Zelt ein großes Stück. Siebter, mache auch Teppiche aus Ziegenhaar. Diese sind für das Dach des Zeltes. Du sollst 11 Teppiche machen. Achter, jeder Teppich soll 30 Ellen lang sein. Er soll 4 Ellen breit sein. Alle 11 Teppiche müssen gleich groß sein. Neunter, verbinde 5 Teppiche zu einem Stück. Verbinde die anderen 6 Teppiche zu einem Stück. Den 6. Teppich sollst du vorne doppelt legen. Zehnter, mache 50 Schleifen an den Rand des ersten Teppichs. Mache auch 50 Schleifen an den Rand des anderen Teppichs. Elfter, mache 50 Haken aus Kupfer. Ziehe die Haken durch die Schleifen. So wird das Dach ein großes Stück. Zwölfter, ein Teil des Daches wird zu lang sein. Die Hälfte davon soll hinten am Zelt herunterhängen. Dreizehnter, an den Seiten soll das Dach auch überhängen. Eine Elle soll auf jeder langen Seite herunterhängen. So wird das Zelt bedeckt. Vierzehnter, mache eine Decke für das Dach. Sie soll aus roten Schaffellen sein. Mache noch eine Decke darüber. Diese soll aus Seehundfellen sein. Fünfzehnter, mache auch Bretter für das Zelt. Sie sollen aus Akazienholz sein. Die Bretter sollen aufrecht stehen. Sechzehnter, jedes Brett soll 10 Ellen lang sein. Es soll 1,5 Ellen breit sein. Siebzehnter, jedes Brett soll 2 Zapfen haben. Diese Zapfen sollen zusammenpassen. Mache alle Bretter so. Achtzehnter, mache 20 Bretter für die Südseite des Zeltes. Neunzehnter, mache 40 silberne Füße. Lege 2 Füße unter jedes Brett. Sie sind für die Zapfen. 20. Mache auch 20 Bretter für die Nordseite des Zeltes. 21. Dafür brauchst du 40 silberne Füße. 2 Füße kommen unter jedes Brett. 22. Mache 6 Bretter für die Westseite des Zeltes. 23. Mache 2 Bretter für die Ecken hinten. Sie sollen unten doppelt sein. Sie sollen auch oben doppelt sein für einen Ring. 24. Diese 2 Bretter sind für die Ecken. Sie sollen die 2 Ecken bilden. 25. Das sind dann 8 Bretter. Du brauchst 16 silberne Füße. 2 Füße kommen unter jedes Brett. 26. Mache 5 Riegel aus Akazienholz. Sie sind für die Bretter der ersten Seite. 27. Mache 5 Riegel für die Bretter der anderen Seite. Mache auch 5 Riegel für die Bretter der Rückseite im Westen. 28. Der mittlere Riegel soll durch die Mitte der Bretter gehen. Er soll von einem Ende zum anderen reichen. 29. Du sollst die Bretter mit Gold bedecken. Mache auch die Ringe aus Gold. Diese Ringe halten die Riegel. Bedecke auch die Riegel mit Gold. 30. Baue das Zelt genau so. Gott hat es dir auf dem Berg gezeigt. 31. Mache einen Vorhang. Er soll aus blauem, rotem und purpurfarbenem Stoff sein. Auch aus feinem Leinen. Mache Bilder von Engeln darauf. 32. Hänge den Vorhang an 4 Säulen. Die Säulen sind aus Akazienholz. Sie sind mit Gold bedeckt. Sie haben goldene Haken. Sie stehen auf 4 silbernen Füßen. 33. Der Vorhang soll unter den Haken hängen. Hinter den Vorhang stellst du die Lade mit den Gesetzen. Der Vorhang trennt den heiligen Raum vom allerheiligsten Raum. 34. Lege die Deckplatte auf die Lade mit den Gesetzen. Das ist im allerheiligsten Raum. 35. Stelle den Tisch vor den Vorhang. Stelle den Leuchter gegenüber dem Tisch. Der Leuchter kommt auf die Südseite. Der Tisch kommt auf die Nordseite. 36. Mache noch einen Vorhang für den Eingang des Zeltes. Er soll aus blauem, rotem und purpurfarbenem Stoff sein. Auch aus feinem Leinen. Er soll schön bestickt sein. 37. Mache 5 Säulen für diesen Vorhang. Sie sind aus Akazienholz. Bedecke sie mit Gold. Die Haken sollen auch aus Gold sein. Mache 5 Füße aus Kupfer für sie.